Am Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass dein Glaube dich bewegt und nicht Gott. Amen. Yeah. Your faith move you. Dein Glaube bewegt dich. Doesn't move God. Aber nicht Gott. Amen. Yeah. You know, religion or churches today, a lot of churches, a lot of preachers. Viele Prediger. You know, it's all about your faith move God. Da geht es immer darum, dass dein Glaube Gott bewegt. He rejoices in our faith. Er freut sich über unseren Glauben. That our faith does not move him. Aber unser Glaube bewegt ihn nicht. To do things for us. Um Dinge für uns zu machen. We still go into it today. Amen. Amen. Still want us to go into it because of one particular place that I did not mention, which is your faith please God. Dein Glaube gefällt Gott. Your faith please him. Dein Glaube gefällt ihm. He rejoices in your faith. Er freut sich über deinen Glauben. Praise the Lord. Hallelujah. But it doesn't move him to do anything for Aber you. Es bewegt ihn nicht dazu, irgendwas Because zu tun für dich. No longer doing anything. Weil er nichts mehr tut. He's resting. Er ruht sich aus. Amen. Amen. He's resting. Er ruht sich aus. You know, after creating the earth, in 6 days, the seventh day, he rested. Nachdem er die Erde erschaffen hat, hat er sich nach dem sechsten Tag ausgeruht. Jesus came here. Hier ist hingekommen. He came to fulfill everything for er hat alles erfüllt für uns. And he's now Und jetzt sitzt er. He's resting. Amen. Ruht er sich aus. Praise the Lord. Amen. He has given us everything we need. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. And later we will also talk about there's something you also want me to preach today. That is different from what we have been preaching, which is hard saying. Harte Worte, über die will ich heute aussprechen. Amen. Amen. We also go into it today. Amen. Darüber werden wir heute aussprechen. Praise the Lord. Hallelujah. Your faith move you. Dein Glaube bewegt dich und nicht Gott. But your faith please God. Aber dein Glaube gefällt Gott. That you believe Christ please God. Dass du an Christus glaubst, gefällt Gott. Your faith in Christ. Dein Glaube an Christus. Please go. Gefällt Gott. Hebrew 11 verse 6. Hebräer 11 Vers 6. Amen. Amen. Hebrew 11 verse 6. It says, but without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Amen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm nur zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. He rewarded us already. Er hat uns schon belohnt. We have his reward already. Wir haben seine Belohnung schon. Now our name is. Our names are written in heaven. It's unsere Namen im Himmel geschrieben stehen, ist unsere Belohnung. We come to him in faith. Im Glauben kommen wir zu ihm. Amen. Amen. And you know, there is victory in believing him. Und es gibt Erfolg, indem wir an ihn glauben. We don't come to him because of what we can get from him. Wir kommen nicht zu Gott wegen dem, was wir von Gott bekommen können. We come to him because he is God. Wir kommen zu ihm, weil er Gott ist. And he is love. Und weil er Liebe ist. And he loves us. Er liebt uns. And he show it unto us. Und er hat uns diese Liebe bewiesen. Praise the Lord. Halleluja. He rejoices in our faith. Er freut sich über unseren Glauben. He said, without faith, it is impossible to please him. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Amen. Amen. Faith. Glauben. Is somebody. Ist jemand. Amen. Amen. Faith is somebody. Glauben ist eine Person. Faith is Christ Jesus. Jesus Christus ist unser Glauben. Amen. Amen. Without faith, ohne grace Glauben cannot become yours. Kann die Gnade nicht dir gehören. Without faith, grace cannot become yours. Kann die Gnade nicht dir gehören. You need faith. Du brauchst den Glauben. To have grace. Um die Gnade zu haben. Grace is for everybody. Denn die Gnade ist jedem erschienen. Sie ist für Go alle to da. Titus 2, please. Titus 2. Titus 2. verse 11. He said, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heil bringt, ist für alle Menschen. It is for everybody. Für alle Menschen ist sie da. Amen. Amen. It is for the whole world. Für die ganze Welt ist seine Gnade. He died for all of us. Er ist für uns alle gestorben. You believe him or not? Du daran glaubst oder nicht? He died for you. Er ist für dich gestorben. You trust him or not? Du ihm vertraust oder you nicht? You have faith or not? Du an ihn glaubst oder nicht? The grace is already there. Gnade ist schon da. Amen. Amen. He died for you. Er ist für dich mitgestorben. Go to Hebrew 4. Hebräer 4. Hebrew 4. Verse 1 and 2. He said, let us therefore fear, lest a promise being left us of entry into his rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Hebräer 4,1, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen aber das Wort der Verkündigung hat denen nichts geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. You know, he died for you. Er ist für dich gestorben. Grace belongs to you. Die Gnade gehört dir. Amen. Amen. That you will die and go to hell. Du wirst sterben without faith. Ohne den Glauben. Though grace belongs to you. Obwohl die Gnade dir gehört. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. You will die and go to hell. Why? Because you refuse to miss grace and faith together. Weil du dich weigerst, diese Gnade mit dem Glauben zu vermischen. Only grace cannot save you. Nur die Gnade kann dich nicht erretten. Amen. Amen. Though it save you. Sie hat dich errettet. Amen. Amen. But you need faith. Also musst du ihn glauben. Amen. That same glauben. Faith is Christ himself. Und das ist Jesus Christus selbst. The hand of faith hand that you use to accept grace. Musst du diese Gnade, die dir angeboten wurde, akzeptieren. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He rejoices in your faith. Er freut sich in unserem Glauben. That move you. Der uns bewegt. Amen. Amen. He rejoices in your faith that move you to act on his word. Er freut sich Glauben, der uns da, dazu führt, nach seinem Wort zu handeln. Amen. Amen. And that causes grace to become yours. Dafür sorgt, dass die Gnade dir gehört. Amen. Amen. In faith move God. Der Glaube. It becomes law. Wenn der Glaube Gott bewegt, dann wird es zum Gesetz. Amen. Amen. It is no longer grace. Dann ist es nicht Gnade. It is now law. Dann ist es Gesetz. It is like bribing. Das ist, als ob du versuchst, Gott zu bestechen. It is love that moves God. Aber Liebe bewegt Gott. Grace is love. Ist Liebe. Amen. Amen. Grace is his love. His grace is his love for us. Die Gnade ist seine Liebe für uns. For God so loved the world. Gott hat die Welt so sehr geliebt. His grace again, once again, his grace is love. Deine Gnade ist Liebe. His way is not bribing and corruption. Er versucht nicht Leute zu bestechen. Amen. If you give me, I give you. If you love me, I love you. He loves us. If you will, you hate him. Wenn du mir etwas gibst, dann gebe ich dir. Is somebody getting it? Aber das tut er nicht, sondern er ist bedingungslos. Amen. He doesn't need your love to love you. Er braucht deine Liebe nicht, um dich zu lieben. He loves you unconditional. Er liebt dich bedingungslos. And that's the same love he wants us to love our husband, wife, children, Kinder lieben. Amen. You know, the problem with husband and wife today. Problem bei Ehemann und Ehefrau. The love is not unconditional love. Die Liebe ist nicht bedingungslos. Amen. Amen. A love that have no end, that never end. Es ist keine endlose Liebe. Amen. The love that is not based on anything. It's based on Christ alone. Die auf nichts außer Jesus Christus basiert. It's not based on you love me. Sie basiert nicht darauf, dass and du I love you in return. Und dass ich dich deswegen zurückliebe. Amen. Amen. It is not based on until you give him, he will not give you. Sie basiert auch nicht auf, erst wenn du mir die Sachen gibst oder wenn er dir die Sachen gibt, dann he gives so. You before you even give him. Sondern er, you know that. Gibt dir die Sachen, bevor du sie ihm überhaupt zurückgeben before kannst. You give him, you are, he is the one that is, you know, he is the provider. Er ist der Versorger. Amen. Amen. You know, we believe he is the provider. Wir glauben, dass er der Versorger ist. Amen. Mm. It means we already have before we can even give. Das heißt, wir haben schon, bevor wir überhaupt geben können. Praise the Lord. Hallelujah. That you believe Christ and accept him, you receive him. Everything he paid for. Please God. Dass wir alles, was Christus getan hat am Kreuz, akzeptieren, das gefällt Gott. Amen. It doesn't move him to do more things for you. Und das bewegt ihn nicht dazu, mehr für dich your zu tun. Your faith does not move him to do more things for you. Bewegt ihn nicht dazu, dass er mehr für dich macht. He has finished the work. Denn er hat das Werk vollbracht, amen. He's no longer working. Er arbeitet nicht mehr. He's no longer working. Er arbeitet nicht even mehr. Before he left, he said it is finished. Vorher ganz gesagt, es ist vollbracht. John 19. Let's go there, please. Johannes 19. Praise the Lord. Hallelujah. John 19, 19, verse 30. Johannes 19, Vers 30. When Jesus, therefore, had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up die Ghost. Als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Then Hebrew 1, Vers 3. Hebrew 1, 3. Amen. Hebrew 1, 3. We just read where he said, it is finished. Hebrew 1, 3. He said, who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Praise the Lord. Hallelujah. He is seated. He's resting. Er sitzt, er ruht sich aus. Since he finished the job. Amen. Er das Werk vollbracht hat. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Ephesians 2, verse 6. Ephesians 2, verse 6. He said, and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Und hat es wird auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. He's resting. Er ruht sich and aus. He wants us to also rest. Er möchte, dass wir uns auch ausruhen. We are seated with him. Wir sitzen bei Christ ihm. Rest. Das heißt Ruhe. Amen. He wants us to also rest. Er möchte, dass wir uns auch ausruhen. There is no more work in Christ's work. Keine Arbeit mehr in der Welt von Christus. There is no more work in Christ's kingdom. Kein Werk mehr im Königreich. Why? Because the Lord is the one that works for us. Weil der Herr für uns arbeitet. What he wants from you is just believing. Das, was er von uns möchte, ist, wir ihm glauben. The job that we now have. Die Aufgabe, die wir jetzt haben. The job to believe. Die Aufgabe zu glauben. Amen. Yeah. That's the work we have now to das believe die Aufgabe, him. Die uns bleibt, ihm zu glauben. In John 6, he said it to them. He said, believe me. That is just the work the das Father wants you to do. Das ist tun sollen. Praise the Lord. Hallelujah. Believe me, believe me, believe me. Glaubt an mich. That is just the work the Lord, the Father wants for you. Das ist das Werk, was der Vater für amen. Uns amen. It is not even go and preach, go and preach, go and preach. Ich gehe und predige, because you can't be preaching and not even believe in him. Denn du kannst predigen und du glaubst ihn noch nicht mal. Praise the Lord. Hallelujah. A lot preach everywhere, but they don't even believe him. Because they believe that we act. Praise the Lord. Hallelujah. He is seated. He is resting. We are resting with him. Wir ruhen uns mit ihm aus. It means he wants us to rest with him. Das heißt, er möchte, dass wir uns mit ihm ausruhen. Amen. Amen. I'm no longer working. Und nicht arbeiten. You know how you work when you are wir, worried. Indem wir uns Sorgen machen. When you are in fear. Wenn wir Angst haben. Amen. Amen. You are working. That's how you work. That's the work he's talking about. Das ist Werk, von dem er spricht. Praise the Lord. Amen. That's the work he's talking about. Das ist Werk, von dem er spricht. Amen. Amen. You are not worried about things. Über you see, your future, your past, your present, your future. Worried about all the, you know, the fear of what is going to happen tomorrow. Über das, was morgen passieren wird. Amen. Amen. You know, especially when we hear terrible news that is happening everywhere, all over the world. Amen. Amen. People die, people, what is happening to people. Amen. And there is fear everywhere. Und überall herrscht Angst. We are no longer resting. Dann ruhen wir uns nicht mehr aus. We are so worried. Sind wir in Sorge. Amen. Amen. You are walking. Wir arbeiten da. Amen. He wants you to leave that work. Und er will, dass wir diese Arbeit loslassen. Leave that work and work is work. Und sein Werk vollbringen. Amen. Amen. His work is to believe him. Sein Werk ist es zu glauben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Christ is your faith. Christus ist unser Glaube. That please God. Dem Gott gefällt. And your faith is in Christ. Unser Glaube ist in Christus. And Christ please God. Und Christus gefällt Gott. Amen. Amen. He is the one that please God. Er ist derjenige, der Gott gefällt. Jesus please God. Jesus gefällt Gott. No man can please God. Niemand kann Gott zufriedenstellen. No man. Kein Mensch. There's nothing you can do that can Nichts please him. Nichts kannst du tun, um ihn zufriedenzustellen. Without Christ. Ohne Jesus Christus. Is somebody getting it? Amen. Amen. There's nothing you can do Nichts, to please him. Was du tun kannst, um Amen. Zufriedenzustellen. Said if you give your body to be burned, it profits you nothing. Her, für einen guten Zweck, damit er verbrannt wird. Das bringt dir nicht. Then what else? You know, life is. It's what we believe is the greatest. Wir glauben, dass das Leben das Größte ist. Amen. Please, can you take it away? Let's praise the Lord. Amen. Your faith is in the Word, and the Word is Jesus. Dein Glaube ist im Wort und das Wort ist Jesus Christus. Amen. Amen. Remember the fruit of the Spirit. Erinnert euch an die Frucht des Geistes. Your faith is inside the Word of God. Dein Glaube ist in Gottes Wort. And the Word of God is a seed. Und Gottes Wort ist ein Samen. Can you get it? It's a seed. And when you plant it, wenn du diesen Samen einpflanzt, then you get the fruit. Bekommst du die Frucht the davon. Fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. The Word of God is a seed. Gottes Wort ist ein Samen. Christ is the word of God. That's the book of Revelation. Book. Amen. Amen. And once you plant the seed, there is the fruit, ist deine Frucht, which is the fruit of the Spirit. Ist die Frucht des Geistes. What kind of love? Gottes Liebe. What kind of joy? Gottes Freude. What kind of peace? Gottes you see, what kind of everything? Praise the Lord. Hallelujah. Your faith is It's one of the fruit of the Spirit. Dein Glaube ist sogar eine Frucht des Geistes. Amen. Amen. Your faith is one of the fruit of the Spirit. Dein Glaube ist eine Frucht des Geistes. And we know what Christ's word is. Wir wissen, was das Wort von Christus ist. Amen. Amen. His word is Spirit and life. Sein Wort ist Geist und Leben. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Galatians 3. Let's go to Galatians 3. And let us see what we have there. Galatians 3. Verse 26. Galatians 3, 26. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? He said, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Amen. Amen. We are all God's children. Wir sind alle Kinder Gottes durch in Christ Jesus. Den Glauben an Jesus Christus. Without Christ Jesus, ohne Christus Jesus, you are not a son of bist du kein Sohn Gottes. The reason why you can come out and say I am a son of God. Der Grund, weshalb du stolz hervortreten kannst, is because of the Christ in you. Dass du ein Sohn Gottes bist. And the Christ ist wegen Christus in dir, an dem Christus, den du glaubst. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 27. He said, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Then he said in verse 28, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Ihr seid alle einer in Christus Jesus. Praise the Lord. Halleluja. You know, the natural people look outside. Die natürlichen Menschen schauen auf das Äußere. Religious people look outside. Religiösen Menschen schauen auf das Äußere. Amen. Amen. The spirit and the outside are not the same. Aber das Geistliche und das Äußere ist nicht das Gleiche. The spirit, you know, the religion or the natural people will see this is a male, this is a female. Die natürlichen Menschen sehen eine Frau und sehen einen Mann. And this we see, this is young, this is old. Wir sehen jung und sehen alt. But the spirit is always spirit. Der Geist ist immer Geist. There's no young spirit or old spirit. Geist oder alten Geist. Is somebody getting it? Amen. Amen. Once it comes to Christ's work. Wenn es um das Königreich von Christus Christ's geht, kingdom, um sein Königreich. There is nothing flesh. Da gibt es nichts Fleischliches. And that is why a little girl can be even a pastor. Deswegen kann ein kleines Mädchen Pastor sein. Amen. Amen. You know, it can, the Lord can just be. Der Herr kann durch sie arbeiten. You know, preaching his gospel through that person. Er kann durch diese Person arbeiten. It doesn't, no, it doesn't look at age. Er schaut nicht auf das Alter. It doesn't look at color. Er schaut nicht auf die Haut. It doesn't look at, you know, your account. Oder auf dein Geld. Your beauty. I'm not even qualified. Denn ich bin nicht qualifiziert. Amen. That he qualifies me. Aber er qualifiziert mich. Praise the Lord. Halleluja. No male, no female. Weder Frau noch Mann. He said, we are one in Christ Jesus. Wir sind eins in Christus Jesus. We are all one in Christ Jesus. Christus Jesus. You know, he said, no Jew, no Greek. Kein Juden, auch kein Grieche. There is no Gentile, there is no Jew. Kein Heide, kein Jude, wenn es um Jesus Christus geht. Amen. Amen. You know, the Jews, they were brought, they have, the Lord brought them down. Gott hat they were so high. Erniedrigt. Amen. They were so high before God. Standen ganz oben. But now they are down. Aber sie wurden durch Christus erniedrigt. And the Gentiles, they were so low before waren God. Sehr tief. And but now they aber are up. Christus wurden sie they are the same level with the, jetzt stehen with the sie so-called alle Jews. Auf dem gleichen Boden, that Christus. Was why they hated Jesus. Und deswegen haben sie Jesus gehasst. Jesus came to make us equal. Weil Jesus komme es, um ebenen Boden zu schaffen. Yeah, he said, there is neither Jew nor Greek. Wo steht, dass es weder Jude noch Grieche gibt? The mountain now come down. Die Berge erniedrigen sich. And the valley now come up. Und die Täler erhöhen sich. Is somebody getting it? That we are now level. Sie alle auf gleichem Boden stehen. There is no longer, you know, Jew as a country is no longer. It's just like Nigeria as a country. Deswegen, Israel as a country. Israel ist ein Land. Es ist wie jedes andere Land. Amen. Amen. Israel as a country. Country is like it's like Nigeria, it's like Ghana. There's no difference. Amen. Amen. It's because through Christ we are now just the same. You know, people still take the Jews very high. Aber Menschen erachten Juden immer noch höher als andere Menschen. I don't, especially those people that call themselves God's children. Und das finde ich traurig, besonders. Und enttäuschend von Kindern. Why don't you allow Christ, the Holy Spirit, to speak? Wieso lässt du nicht zu, dass der Heilige Geist zu dir spricht? Why don't you listen to the voice of the Holy Spirit? Hörst du der Stimme des Heiligen Geistes nicht? Everywhere in the Bible is saying that it is no longer the flesh. Das ist nicht um das Äußere geht, sondern um den Geist. Amen. Amen. It is no longer about the flesh. Es geht nicht um das Fleisch, sondern um den Geist. God is spirit. Gott ist Geist. Before this time it was about the flesh. Vorher ging es um das Äußere. Moses' time was about the flesh. Um Mosaic time. Bei Mose ging es um das Fleisch. But now it's about the spirit. Aber jetzt geht es um den Geist. Amen. Amen. And that's why I know in John 4, Jesus made that woman. Als Jesus die Frau, die samaritische Frau getroffen hat am Brunnen. Amen. Told that woman, he said, you no longer go to mountain to worship God. Ihr müsst nicht mehr auf einen Berg gehen, um mich anzubeten. You don't need to go to Jerusalem to worship Jerusalem God. Um Gott zu Jerusalem is like Lagos in Nigeria. Jerusalem ist so There's nothing different. It is no longer a holy land. Es ist kein heiliges Land. Amen. Amen. Because the temple is now your body. Weil dein der Tempel Gottes. Somebody getting it? Ist jetzt dein Körper. It's no longer a building. Es ist nicht mein Gebäude. There is no special building outside for God. Wo Gott wohnen kann. Your body is Dein Körper ist jetzt sein Tempel. He live in you. Er lebt in uns. He no longer live in a man-made building. It's the building of houses and calling it a holy house. Er lebt nicht mehr in einem handgemachten Gebäude und nennt das heilig, sondern er lebt in uns. Let us go to John 4. Johannes 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 21. Johannes 4, 21. Oh, 20 and 21. 20 then and 21. He said, our father worshipped in this mountain. This woman is talking now. Die samaritische Frau spricht gerade zu Jesus. And you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Okay. Und ihr sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. It is true, it was Jerusalem. Es stimmt, es war Jerusalem. But no longer Jerusalem. Aber jetzt ist es nicht mehr Jerusalem. Amen. Amen. You are now the temple. Du bist jetzt der Tempel. Because the blood of Jesus, weil das Blut von Jesus Christus dich rein gemacht hat. Amen. Amen. Before this time, after the fall of man, man's body was now polluted. Nach dem Sündenfall war der Körper des Menschen verunreinigt. Well, we thank God for Christ's blood. Wir danken Gott für das Blut von Jesus Christus. That's now cleansed us. Was uns rein gemacht hat. That the Holy Spirit can now live inside us. Damit der Heilige Geist again. Wieder in uns leben kann. Amen. Amen. We are back to that original position where the Lord wants us to be. Where he wants us to be. Da, wo er uns haben möchte. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. Jesus said unto her, woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at the Jerusalem worship the Father. That you no longer go to any Jerusalem. Es kommt die Zeit, wo es nicht mehr mein Ort geht. Or any mountain. You know, people go to mountain Leute to worship. Leute gehen immer noch auf Berge, um zu beten. They follow prophets. Sie folgen Propheten. We are greater than prophets. Aber sie sind größer als Propheten. Jesus said, greater Jesus than prophet is here. Sagt, ich bin größer als die Propheten. A son of God is greater than Gott, a prophet. Der kleinste, der geringste im Königreich Gottes ist größer als die Propheten. If you are a son, wenn du ein Sohn bist, greater than a prophet is just a worker. Ein Prophet ist einfach nur ein Arbeiter. Amen. Amen. It's a worker. Er ist ein Arbeiter. But you are a son. Aber du bist ein Sohn. Which of the two? Which is greater? Was ist größer? A son of God is greater than a prophet. Ist größer als ein Prophet. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said unto her, woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet in Jerusalem worship the Father. Verse 22. You worship, you know not. What you know. What we know. What we worship. For salvation is of the Jews. He's talking about the spiritual Jews. Es geht die geistlichen Juden. Amen. Amen. He's talking about the spiritual Jews. Es geht die geistlichen Juden. We are Jews. Wir sind Juden. Amen. Amen. Because of Christ. Wegen Jesus Christus. Amen. Amen. We are Israelites because Wir sind of Christ. Israeliten durch Christus. Amen. Amen. Jesus was called King of the Jews. Jesus wurde der König der Juden genannt. He is your king. Er ist dein König. And he made you a king. Und er hat euch zu Königen That's gemacht. That's why he's called King of Kings. Und deswegen ist er der König der Könige. Praise the Lord. Halleluja. Verse 22. You worship, you know not what. We know what we worship. For salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why we no longer see the flesh. Wir sehen nicht mehr das Fleisch. We no longer see who we are trusting. Wir sehen nicht mehr, wer die Hose anhat. We no longer see who have long hair. Oder wer lange Haare hat. We no longer see, we don't know what people see. No, das we know what people see. Wir wissen, what religion see today. Wissen, was Religion Amen. Amen. We now see Christ in Christus people's life. In Menschen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Without Jesus, you can never be a son of God. Ohne Jesus Christus kannst du kein Sohn Gottes sein. We please God. Wir gefallen Gott. By faith. Durch Glauben. In Jesus Christ. Durch Glauben an Jesus Christus. We please God. Du gefällst Gott. We don't try to please God. Wir versuchen nicht Gott zu gefallen. We don't learn to please God. Wir lernen nicht Gott zu gefallen. Amen. Amen. We are not doing things to please God. Wir tun nicht Dinge, um Gott zu gefallen. Our spirit pleases God 24/7. Unser Geist gefällt Gott schon 24 Stunden. The part of you that is saved. Der Teil von uns, der wiedergeboren ist. Hey, amen. Amen. The part of you that is saved, that is now Christ 100%. If you are born again, Christ is in you 100%. Christus 100% in dir. Er ist in deinem Geist. But because you cannot see your spirit. Aber weil du deinen Geist nicht sehen kannst. But because you cannot feel it. Weil du es nicht fühlen kannst. You cannot hear your spirit. Dein Geist nicht hören kannst. No, not the five senses. You can never walk in the spiritual world. Weil die fünf Sinne funktionieren in der geistlichen Welt nicht. If you want to know what you have in your spirit, wenn du wissen willst, was in deinem Geist ist, go to the Bible. Musst du in Gottes Wort Amen. Gehen. Amen. That is what you have in your spirit. Weil das ist das, was in deinem Geist your ist. Spirit is completely dein Jesus Geist Christ. Ist vollkommen Christus. But your mind aber deine Gedanken, is where the problem da is. Sind die Probleme. The old program das alte Programm must be erased. Das muss gelöscht Allow werden. Christ to erase zulassen, dass Christus with his own gospel. Ersetzt mit seinem Königreich, and mit seinem Evangelium. That is why, you know, if we go to 1 Peter. Esther Petrus. Amen. Amen. 1 Peter. Esther Petrus 1. Verse 22. 22. We have it later, but we can go there now. It says, see, you have purified your soul in obeying the truth. Through the Spirit. Amen. Mm-hmm. How do you purify your mind? Wie reinigst du deine Gedanken? Your soul is your mind. Deine Seele sind deine Gedanken. Spirit, soul and body. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Christ is in your spirit. Christus ist in unserem Geist. You not allow him. That's why you come to church. Dass er jetzt auch in unserer Seele ist, in unseren Gedanken. Deswegen kommen wir zur Gemeinde. Because of your soul. Wegen unserer Seele. Which is your mind. Das sind unsere Gedanken. The part of you that worries. Der Teil von uns, der sich Sorgen macht. The part of you that is always full of fear. Der voll von Angst ist. That is always full of doubt. Voll von Zweifeln ist. Amen. Amen. That is, you know, that is always so worried. Ich immer so viele Sorgen that is your soul. Das ist deine Seele. He said you purify your soul. Wir reinigen unsere by Seele. By obeying the truth. Im Gehorsam gegen die Wahrheit. There is a difference between obeying the truth and obeying the law. Denn es gibt einen Unterschied, wenn wir der Wahrheit gehorchen und dem Gesetz gehorchen. The truth is Christ. Denn die Wahrheit ist Jesus Christus. The law is Mosaic das Gesetz ist Mose. It is not obeying the law. Wie soll ich das Gesetz Somebody halten? Amen. It is not obeying law. Es geht nicht um das Gesetz zu halten. Das shall not. Jenes nicht tun. Amen. Amen. It is das shall. Sondern du sollst. It means you shall be. You are to believe Christ. Du sollst an Jesus Christus believe glauben. Believe Jesus. Du sollst an Jesus Christus it's glauben. It is no longer that shall not. It's now you es shall. Um, was du nämlich tun somebody sollst. Somebody get it. Du sollst an Jesus Christus glauben. It is now believe Christ. An ihn glauben. Christ Jesus. Please go. Christus Jesus ist der Einzige, der Gott gefällt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Go to Galatians 3. Galater 3:23. Galatians 3:23. Galater 3:23. Faith is a person. Der Glaube ist eine Person. Amen. Amen. Faith is a person. Glaube ist eine Person. If you are in faith, wenn wir im Glauben sind, somebody is in control of your life. Kontrolliert gerade jemand unser Leben. Somebody getting it. Because your faith is based on Christ. Unser Glaube basiert auf Christus. The reason you have that faith Grund, is Christ. Diesen Glauben hast, ist He is that faith. Er ist dieser Glaube. Galatians 3:23 said, but before faith came, we were kept under the law, shut off unto the faith we should afterward be revealed. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf dem Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Praise the Lord. Halleluja. You see, before faith came, bevor der Glaube kam, before Jesus bevor came, Jesus Christus kam, you were under the law. Waren wir unter dem Gesetz. But now it is aber no jetzt, longer. It is, we now live by faith. Leben wir durch den Glauben. Amen. Amen. We now live by the faith of Christ. Durch den Glauben von Jesus Christus. We hold on to wir the halten. Faith. We hold, that's faith means you hold on to Christ. Glauben bedeutet, dass wir Christus festhalten. Amen. Amen. It is his faith. Es ist sein Glaube. Praise the Lord. Halleluja. And you use it. You know, once you believe, you act. Und wenn wir glauben, dann handeln wir auch. Once you believe, wenn wir glauben, if you are in faith, wenn wir im Glauben sind, it is, you know, it is not just I'm in faith. Nicht nur sagen, there must glauben, be action. Da müssen Taten folgen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Here we just read that faith is Christ Jesus. Ich habe gerade gelesen, dass der Glaube Jesus Christus that ist. Please God. Und er stellt Gott zufrieden. You know, Hebrews 11:6 again. In Hebräer 11:6. He said, without faith, steht, it is impossible ohne Glauben, for you to please können God. Wir Gott nicht gefallen. Without Jesus, ohne it Jesus is impossible for you to please God. Kann kein That's Mensch Gott zufriedenstellen. Are you getting it? Without Christ, you cannot please God. Kannst du Gott nicht zufriedenstellen. Without him, you cannot please him. Ohne ihn kannst du ihn nicht zufriedenstellen. You need him du brauchst to please ihn, him. Ihn zufriedenstellen. Amen. Amen. Your faith please God. Dein Glaube gefällt Gott. And your faith moves you. Und dein Glaube bewegt dich. We were in Mark 5 on Sunday. We will still go there today, please. Am Sonntag waren wir bei Markus 5. The woman with issue of blood. Die Frau mit den Blutungen. Again, the woman was healed before Jesus realized that something happened. Die Frau wurde geheilt, bevor Jesus Christus erkannt hat, dass etwas passiert ist. Amen. Amen. The woman was healed. Wurde geheilt. Let us go there. Markus. Mark 5. Praise the Lord. Halleluja. Jesus did not size her up. Look at her, she's holy enough. If she is doing everything right. Jesus hat sie nicht erstmal abgecheckt und geguckt, ob sie alles richtig macht. Come with the lamb. Come with the blood. Komm mit dem Lamm, komm mit dem Blut. Without the blood, you can never Blut be qualified. Kannst nicht qualifiziert sein. You need the blood to be qualified. Du brauchst das Blut von Jesus Christus, um qualifiziert zu sein. Coming to Christ, you must come with that blood. Und wenn du zu Christus kommst, musst du mit seinem Blut kommen. You know, the spiritual world, you do things that with sacrifice. In der geistlichen Welt passieren Dinge nur durch Opfergaben. Without sacrifice, ohne ein Opfer, you can never get into the spiritual world for any favor. In das Geistliche eingehen. They can't, you cannot see, receive any favor kannst du from, nichts von der from geistlichen the spiritual Welt world. Empfangen. Amen. Amen. You need a sacrifice. Du brauchst ein Opfer. And that's why Satan's world, also they sacrifice a lot. Bei den Satanisten wird viel Blut wird viel Blut vergossen, you weil see, Opfer getan werden müssen. They kill animals, fowl, chicken, all you see, they will kill people. Sie töten for Tiere. Sacrifice. Sie töten sogar manchmal Menschen, um Opfer zu geben. The highest they can go is das Höchste, people's was sie blood. Tun können, ist, dass sie anfangen, Menschen zu opfern. But we have a higher blood. Aber wir haben ein höheres Blut. Which is Christ's blood. Das ist das Blut von Jesus Christus. The blood of God. Das God's Blut blood. Gottes. Amen. Amen. Higher than any blood. Als jedes is somebody getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So we have that sacrifice. That's why no more burning of candles, no more burning of incense, no more killing of animals. Keine Kerzen mehr anzünden, keinen Weihrauch mehr verteilen oder Tiere schlachten, um gerecht vor Gott zu sein. The name of Jesus is enough. Und der Name von Jesus Christus ist genug. You come in the name of Jesus. In seinem Namen kommen wir zum Thron der Gnade. Said every knee is more bow. Und in diesem Namen kniet jeder. No longer kill the animal for any knee to bow. Tiere müssen nicht mehr geopfert werden, um damit Knie sich beugen. Amen. Amen. Praise Jesus. Halleluja. Again. Christ Jesus, please God. Christus Jesus gefällt Gott. Your faith, please God. Dein Glaube gefällt Gott. Your faith move you. Aber dein Glaube bewegt dich. In Mark 5, Markus the 5. Widow, the woman with issue of blood. Let us look at this very place again. The Lord has something for us here. Even if you look at it, this woman was healed before her faith pleased God. Diese Frau wurde geheilt, bevor sogar ihr Glaube Gott gefallen hat. Look at it. In verse, praise the Lord. Hallelujah. Let me see. I'm coming. Okay, let us read from verse 25. Markus 5, 25. And a certain woman which had an issue of blood, 12 years. Amen. That's 12 Jahren. It doesn't matter the time. Es ist egal, wie lange es schon her ist. No matter how long. Egal, wie lange das Problem schon da war. The name of Jesus. Der Name von Jesus Christus ist immer noch größer. Amen. Amen. Amen. Even now, even this time was even the time when the payment was not even fully made. Und hier wurde das Opfer sondern nicht mal bezahlt. If you compare it to this time we are, it's a time of blessing. Zu dieser Zeit, ja, wir sind eine Zeit des Segens. You know, David admired this time. David hat die Menschen, die in dieser Zeit leben werden, bewundert. Er hat sie beneidet. And we want to admire their time. Aber wir beneiden ihre Zeit. Amen. Amen. He admired people. He admired us. Wir, he said, blessed are those that their sin and iniquity are no longer. Let's go there. Put something here. Let us go to Romans 4. Römer 4. Praise the Lord. Wir kommen gleich zu Markus zurück. We are coming back here, Schatz. Römer 4. Romans 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Believing Christ is our righteousness. An Jesus Christus zu glauben, ist unsere Gerechtigkeit. Amen. Amen. To believe him is an ihm our zu glauben, das ist unsere Gerechtigkeit. It's not, I don't sin, that is nicht your unsere Sündlosigkeit macht I don't uns lie, gerecht. That is your nicht, weil wir nicht lügen. I did not fornicate, oder keine Unzucht betreiben. It is believing sondern, dass Christ, wir an Jesus Christus glauben, das ist unsere Gerechtigkeit. Because if you really believe weil wenn du wirklich an ihn glaubst, dann wirst du das hassen, was er hasst. Du wirst die Sünde hassen. Du wirst es hassen, zu stehlen. Praise the Lord. Halleluja. In Romans 4. Römer 4. From verse 4. Vers 4. He said, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believe on him that justify. You know, we are no longer walking. Wir arbeiten nicht mehr, wir ruhen uns aus. Remember, we are resting because we are seated with him in heaven. Wir mit ihm im Himmel sitzen, zu Rechten Gottes. Wir sitzen, aber wir Kinder Gottes, wir arbeiten immer noch. Again, you know how you work. Wie arbeiten wir? By being worried. Indem wir uns Sorgen machen. Amen. Amen. That's how we work. Und so arbeiten It's not wir. Talking about going to any job. Es geht Amen. Nicht darum, Teilzeit irgendwo beschäftigt zu sein, sondern es geht um das, so worried about money that we have to go to Mojo. Werk, unsere Gedanken, dass wir so viel Sorgen um Geld haben, dass wir mehrere Jobs suchen müssen. The problem is not, it's not talking about your job, it's talking about your worry. Es geht nicht um die Arbeit an sich, es geht um deine Sorgen. You can't be working and not worry. Du kannst sorglos arbeiten. And some are working, but they are so worried. Du kannst voll mit Sorgen arbeiten. Amen. Amen. All your motive is so because dein Motiv, of the weshalb du arbeitest, ist auch, weil du Angst hast, kein Geld zu haben. Praise the Lord. Halleluja. You are living and not just existing. Wir leben und müssen, wir sind nicht am Überleben, sondern wir leben. You live for him. You wir live for Christ. Christus. Amen. Amen. Verse 5. But to him that worketh not, but believe on him. I don't see rest here. Seht ihr hier die Ruhe? That justify the ungodly. The ungodly are those that believe without Christ they cannot live. Die Gottlosen sind die, die glauben, dass sie ohne Christus nicht leben können. That believe they need him. Die glauben, dass sie ihn brauchen. That without him I cannot even pass my exam. Die wissen, dass sie ohne ihn nichts erreichen können. Das sind die Gottlosen. Amen. Amen. Those that believe that glauben, without him, ohne ihn, they are nothing. Sind sie nichts. Amen. Amen. For faith is counted for righteousness. Even as David also described the blessedness of the man, unto whom God imputed righteousness without work. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Without your doing good. Ohne dass wir Gutes without tun. Without your giving people money. Ohne dass wir Leuten Geld without geben. Your doing, you know, your without your. You know what the natural man we call good. Ihr wisst, was der natürliche Mensch gut nennt. Was Religion gut nennt. You see, without work. Ohne Werke. Without your worries. Ohne unsere Sorge. But you just believe Christ. Wir glauben einfach an Jesus Christus. That is your righteousness. Das ist unsere Gerechtigkeit. They say, verse 7, say, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Somebody getting it? He said, you know, he admired this time. Er hat sie bewundert. Because our iniquities weil unsere are Gerechtigkeit, unsere Gesetzlosigkeit ist vergeben. Unsere Sünde ist zugedeckt. Das Blut everything. Hat diese Sünde zugedeckt. Praise the Lord. Halleluja. Then he said, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Why? Because two people cannot pay for the same weil eben zwei Leute nicht einen Preis zahlen können. Jesus, paid. Jesus hat gezahlt, du musst nicht mehr zahlen. Is somebody getting Amen. It? Praise the Lord. Halleluja. He does not impute sin unto us any longer because Christ paid the price. Er rechnet uns die Sünde nicht mehr an, weil Christus hat den Preis bezahlt. Amen. Amen. Please go to, back to Mark 5. Markus 5. From verse 25. 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians and had spent all that she had and was nothing better. But rather grew worse. Praise the Lord. Halleluja. The bigger the problem, umso größer das Problem the more you allow that problem to push you to the Lord. Umso mehr lässt du zu, dass dieses Problem dich zum Herrn leitet. That problem is getting worse. Nur weil Probleme schlimmer werden, heißt nicht, dass das Ende von dir ist. It means Jesus is bigger than that problem. Das heißt, Jesus ist größer als dieses Problem. It means come to Christ. Das heißt, komm zu Christus. It means submit everything to übergebe him. Übergebe alles Jesus Christus. Amen. Amen. He's bigger than whatever is outside. Er ist größer als das, was da draußen ist. This woman suffered for 12 years. 12 Jahre lang hat diese Frau gelitten. And he has gone to physician, you know, doctors upon doctors. Über Ärzte gegangen. Everything was worse. Es wurde nur schlimmer. Amen. Amen. Verse 27. When she had heard of Jesus, came in depressed behind and touched his garment. She heard something. Sie hat etwas gehört. She heard Christ. Sie hat Christus gehört. Amen. Amen. Faith comes by hearing. Der Glaube kommt durch das Hören. Hearing by the word of God. Gottes Wort hören. She heard something. Sie hat etwas gehört. Amen. Amen. And in that word, she heard word, the word of God. Und in diesem Hören hat sie Gottes Wort and gehört. And that word of God, there is faith. In diesem Wort Gottes ist Glauben. The word of God is a container. Weil Gottes Wort ist ein Behälter, ein Träger. It carries something. Es trägt etwas in sich. And it, you know, if you want to look at it, it's a seed. Und deswegen ist es ein Same. Sow the fruit of the spirit. There are many. Deswegen, amen. Wenn du diesen Samen einpflanzt, entsteht eine Frucht und das ist die Frucht des Geistes. Amen. Amen. When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be made whole. And straight away the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. This woman was healed immediately. Diese Frau wurde direkt geheilt. But look at verse 13. And Jesus immediately, knowing in himself that virtue had gone out of him. Jesus knew that a power has gone out of him. Jesus hatte erkannt, dass Kraft aus ihm ausgegangen ist. Jesus did not know when power left. Jesus wusste nicht, wann diese Kraft ausgegangen ist. Amen. The power was there. Die Kraft war da. Everybody, you can tap there. You can just. It's like when there's water, you can go there and just take water. Es ist wie ein Wasserhahn, wie ein Brunnen, aus dem jeder Wasser ziehen kann. Amen. Amen. The power was there. Die Kraft war da. But you know, until you stretch the hand of faith, it does not belong to you. Erst wenn du im Glauben deine Hand danach ausstreckst, gehört dir diese Gnade. You look at this woman. Diese Frau. This woman, her faith. Hatte Glauben. And all others. Und alle anderen. She was not the only one with Jesus. Sie war nicht die einzige, die Jesus gehört Amen. Hat. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 30. And Jesus immediately, knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? Who touched me with the hand of faith? Wer hat mein Gewand angerührt mit der Hand des Glaubens? Who touched me with another hand? Wer hat mich mit einer anderen Hand berührt? A hand that is different from other hands. Eine Hand, die anders ist als die anderen Hände. I know people are touching Ich weiß, dass viele Leute mich I know berühren. A lot are touching viele Leute fremden mich an, aber hier ist eine Hand, die anders ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Unless you know, three people or four people, five people can be in the same church. Sing fünf. And one is getting it, others are not getting it. Können in einer Gemeinde sein und bei einer Person funktioniert es, bei den anderen nicht. Verse 31. And his disciples said unto him, thou seest the multitude trodden thee, and said thou, who touched me? Amen. Amen. Why are you saying who touched me? Wieso sagst du, wer hat mich angerührt? Upon all these people touching you. Obwohl ich all diese Leute berühren. And he looked round about to see her that had done this thing. Amen. Amen. Praise the Lord. You know, this woman was already healed before Jesus knew that something happened. Diese Frau war schon geheilt, bevor Jesus erkannt hat, dass etwas passiert ist. Grace is always there for Die Gnade ist immer da für dich und für mich. Amen. Amen. Stretch out the hand of faith. Aber wir müssen im Glauben unsere Hand danach ausstrecken. Don't allow fear to Nicht zulassen, to fight you. Dass die Angst uns bekämpft. Don't allow doubt to fight dass Zweifel uns davon abhalten. To bring down that faith, the hand of faith. Um diese Hand des Glaubens aufzuhalten. Amen. Amen. And in verse 32, and he looked round about to see her that had done this thing. You know, it's past tense. He said that had done this. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte, weil etwas passiert ist. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. And he said unto her, daughter, your faith. It's not Christ's faith, but Ich glaube von Christus und dein Glaube. I know it is me. Ich weiß, dass ich es bin. Aber es gehört jetzt dir. You and me, we are one. Du und ich sind jetzt eins und nicht zwei. Your faith. Dein Glaube. Amen. Your faith. This Dein faith Glaube is Christ himself. Ist Christus selbst. It's coming from es the kommt seed. Vom Samen. One of the fruit of the spirit. Eine Frucht des Geistes. Amen. But Jesus said your faith. Aber Jesus sagt dein Glaube. It is no longer my faith, but your faith. Es ist nicht mehr mein Glaube, sondern dein Glaube. But because you and me, we are now one and not two. Jetzt, wir sind jetzt eins, nicht mehr zwei. Your faith has made you. Dein Glaube hat dich heil gemacht. And be whole of your plague. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, here he pleased this woman. Please go. Diese Frau hat Gott gefallen. He pleased God. Sie hat Gott gefallen. Amen. Amen. That is verse 34. 34. Look at verse 34 again. And he said unto her, daughter, your faith have made thee whole. Go in peace and be whole of your plague. Praise the Lord. Hallelujah. This woman's faith moved this woman. Der Glaube dieser Frau hat sie bewegt. To act on the Lord's grace. Nach der Gnade des Herrn zu handeln. Her grace, her faith was a living faith. Ihr Glaube war ein lebendiger Glaube. And not a dead faith. Und kein toter Glaube. Somebody getting it? Her faith was a living Glaube faith. War ein lebendiger Glaube. There is a difference between dead faith es and gibt a living einen toten faith. Glauben, einen lebendigen Glauben. You know, here it said others were touching. Denn andere Jesus. Haben Jesus have berührt. Sie hatten Glauben. But it was not a living aber faith. Es war kein lebendiger Glauben. Is somebody getting it? There is a difference between a living faith and a dead faith. Zwischen einem toten Glauben, einem lebendigen Let Glauben. Let us go to James 2. Jakobus 2. Praise the Lord. Halleluja. James 2. Jakobus 2. And you have to know the difference between a dead faith and a living faith. Du musst den Unterschied kennen zwischen einem toten Glauben und einem lebendigen Glauben. That's where why we are going to James 2 now. Amen. Amen. James 2. Jakobus 2. From verse 15. 15. If a brother or a sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warm and filled. Notwithstanding, give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? Verse 17. 15. Even so faith, if it hath not work, is dead, being alone. You get it. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. A faith without action Glauben is a dead ohne Werke ist ein toter Glauben. Amen. Amen. If you believe Wenn wir glauben, action, ohne danach zu handeln, you don't believe. Dann glaubst du nicht. Then in verse 18. Who will help us to read verse 18? 18. Who will help us to read? Wer möchte lesen? Who's that blessed person that will help us? Okay, Jenny Schatz. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Amen. Amen. Yeah, a man may say, thou hast faith and I have works. Show me your faith without your works and I will show thee my faith by my works. Amen. Amen. Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. You know, this place is very... You know, a dead faith. If you have faith and it's a dead faith, you are not different from the devil. Wenn du einen Glauben hast, aber dieser Glaube tot ist, bist du nicht anders als der Teufel. The devil believe. Der Teufel glaubt auch, he have faith. Dass es Gott gibt. He believe, but he never submit to Christ. Aber er übergibt sich Gott nicht. Er übergibt sich Christus nicht. Amen. Amen. He believe, but he never act. Aber er handelt nicht. If you really believe that God is God, dass Gott Gott ist, and you are not the God, und dass du nicht dieser Gott bist, dann wirst du auch Beziehung mit ihm haben. Somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. That believeth that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead? A dead faith. Ein toter Glaube. This man, this woman, the woman with issue also of Frau blood. Mit dem Blutfluss, she heard the word. Sie hat das Wort gehört. She believed. Sie hat geglaubt. And she acted hat danach gehandelt. She touched Jesus. Sie hat Jesus berührt. Amen. Amen. If you hear the word, das Wort if hört, you really believe, glaubt, there's going to be action. Dann wirst du auch danach handeln. Amen. Amen. If you even look at Abraham, that's very okay. Verse 21. Abraham. Was not Abraham our father justified by works? When he had offered Isaac, his son, upon the altar, you know, Abraham said, I believe. Abraham hat gesagt, ich glaube. God spoke to him. Gott hat zu ihm gesprochen. He believed. Er hat geglaubt. He did not sit down without action. Er hat nicht, er hat sich einfach zurückgelehnt und hat nichts getan. He took that child. Er hat sein Kind genommen. To sacrifice him. Und wollte es opfern. You know. I thank God for Abraham. Ich danke Gott für Abraham. That you can believe God for dass such thing. Gott an, für sowas, sowas anvertrauen kannst. I hope we can get there today. Hard saying. Harte Worte. Hard work. Harte Worte. Hard word. Words from the Lord. Harte Worte vom Herrn. You know, if something is not hard, wenn you know nicht it's hart not God. Ist, dann weißt du, was nicht Gott ist. If it is not impossible with man, ist mit dem Menschen, you know it's not him. Du weißt, dass es nicht er ist. Oh, Daddy. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Let me. Was not Abraham, our father, justified by works, when he had offered Isaac, his son, upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Without work, your Werke faith is not perfect. Ist dein Glaube nicht vollkommen. But also know that there's what is called two work. Aber seid euch bewusst, dass es zwei Werke gibt. There's two law, two work. Zwei Gesetze und zwei Werke. Amen. Amen. Two laws. The law, Christ's law, the Mosaic law. Christus und das Gesetz von These two, Mose. They are different. Die sind nicht gleich. If we are walking, we are walking Christ's work. Wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir in Christus. And not Mosaic und nicht work. In Mose. Is somebody getting it? No. There's a difference between Mosaic work and Christ's work. Den Werken in Mose und den Werken in Christus. Christ's work is all about Christ. In den Werken von Christus geht es um das, Mosaic was Christus work getan is hat. All about you. Bei den Werken von Mose geht es um das, was der Mensch tut. Amen. Amen. What you are doing for people, what you are doing for God, tust, and what you are doing for was yourself. Was du für Menschen tust, was du für dich selbst tust. Christ's work is what he did for you. Für Christus geht es um das, was Christus für dich getan hat am Kreuz. Amen. Amen. Jesus paid the price. Jesus hat den Preis bezahlt. Amen. Amen. In verse 23. And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. You see then how that by works a man is justified, and not by faith. Only. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. It's talking about your action. Amen. Acting on what you believe. Was du glaubst. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Praise the Lord. Halleluja. We are already in 1 Peter 1:22. Amen. Wir waren schon bei 1. Petrus 1:22. Talks about you purify your soul in obeying the truth. Wo es darum ging, dass wir unsere Seele reinigen, indem wir der Wahrheit gehorsam sind. Amen. Amen. The truth is how you clean your soul. Mit der Wahrheit reinigen wir unsere Seele. Obeying the truth is how you clean your mind. Indem wir der Wahrheit gehorchen, so reinigen wir unsere Gedanken. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If the doctor says you are going to die, wenn der Arzt sagt, du wirst sterben, and the word of God says Wort aber you are already healed, du bist schon geheilt. That is the truth. Das ist die Wahrheit. You believe the word of God. That is how you clean so whatever the doctor's report das, is from your mind. Das, was der Arzt zu dir sagt. Satan walks through your mind. Der Teufel arbeitet auch durch deine Gedanken. Amen. Amen. God also walks through Gott your mind. Arbeitet auch durch deine Gedanken. Is somebody getting it? Amen. If you don't believe in your mind, you can never have it. Wenn du nicht in deiner Seele daran glaubst, dann wirst du es nicht empfangen. You know, your spirit can be 100% Christ. Dein Geist kann 100%ig Christ sein. That's your soul. Deine Seele. That is weird. You know, Jesus did not have a renewed mind. Denn das ist dieses Spielfeld, weil Jesus beispielsweise, er hatte keine unerneuerten Gedanken. He did not have the old program. Er hatte nicht das alte Programm. The natural mind. Die natürlichen Gedanken dieser Welt. The system of this world. Das System dieser Welt war nicht bei ihm. Was not written in his mind. In seinen Gedanken. Amen. Er ist damit nicht geboren worden. You see, we are born with the system of this world. Wir sind mit dem System dieser Welt geboren. And we learn things everywhere. The system of this world. The system of the devil. Haben wir uns angeeignet von klein auf das System des Teufels. How to steal, how to hide, how to do things. Eifersüchtig sind, wie wir Dinge verstecken. If evil is not stealing, it's not something we evil see as bad, but the good of this world is not of Christ. Wie wir selbst das Gute, was wir gut nennen, ist ja nicht das Gute von Christus. Also es ist auch falsch und das ist das alles, was wir von klein auf mitbekommen und lernen. Praise the Lord. Halleluja. Your action matters a lot. Unsere Werke sind wichtig. The woman, she believed the word. Diese Frau mit dem Blutfluss, die hat she das Wort geglaubt. She heard the word, she believed das Wort gehört, and she acted on it. Gehandelt. He said here, we read here, he said the devil also believed. Und hier lesen wir auch in Jakobus, dass der Teufel glaubt auch. The devil have faith. Er hat Glauben. But no action. Aber er handelt nicht danach. Is it Christ's faith? If you really have Christ's faith, you will have action. Wenn du wirklich den Glauben von Christus hast, dann wirst du auch danach handeln. If you believe without action, you are not different from Satan. Wenn du glaubst, ohne danach zu handeln, bist du nicht anders als der Teufel. Let me quickly give an example. If the Lord is your provider. Beispielsweise, wenn der Herr dein Versorger ist. That is faith. Das ist Glauben. You have faith that he is your provider. Du glaubst, dass er dein Versorger ist. The action is you don't hold on to that money. Die Handlung dahinter ist, dass du das Geld nicht festhältst. Amen. Amen. You let it go. Du lässt es los. Amen. Amen. Why? Because he is your provider. Weil er dein Versorger ist. You know, if you look at Abraham, wenn wir uns Isaac. You know, when God said, give me your als Gott son, gesagt hat, gib mir deinen Sohn, he did not see the son as his source. Sein Sohn war God nicht seine Quelle, source. Sondern Gott war seine Quelle. And that's why he was able to believe and give it. Deswegen konnte er glauben und somebody loslassen. It. Whatever you see as your source, as your provider, was immer wir als unsere Quelle, als unsere as your Versorgung, helper, that money is your helper, you can never give it. Wir werden es nicht loslassen. Praise the Lord. Halleluja. Action speaks louder than voice. Taten sprechen lauter als Worte. Action speaks louder than voice. Taten sprechen lauter so look als at Worte. The good master, the man with that, you know, that called Jesus good master. Oder der reiche Jüngling beispielsweise. This man, he had faith. Dieser Mann hatte Glauben. Amen. Amen. He had no action. Aber er konnte nicht danach handeln. He believed he had faith. Er hat geglaubt, dass er Amen. Das hat. He came to Jesus. Er kam zu Jesus. He knelt down. Er hat sich hingekniet. If you read it, he knelt down. Er hat sich hingekniet. He called Jesus a good master. Er hat Jesus einen guten good Meister name. Genannt. Amen. Einen guten Namen. Good person. Eine gute Person. You know, it's better than people that curse Jesus. So besser als die Leute, die Jesus verfluchen. It's oder? Better than people that will not even listen to so him. So besser als die Leute, die Jesus noch nicht mal in Frage stellen. Or they will not look for him. Oder ihn noch mal suchen. This man looked for him. Aber dieser Mann hat nach Jesus Amen. Gesucht. He had faith. Er hatte Glauben. But there was no action. Aber er hat nicht danach gehandelt. Amen. Amen. He did not act on what he believed. Er hat nicht nach dem gehandelt, was er geglaubt hat. He thought he believed. Er dachte, er glaubte. But his action proved he did not believe. Haben gezeigt, dass er nicht glaubt. Again, actions speak louder than words. Seh noch mal. Taten sprechen lauter als Worte. If you look at it in Mark 10, verse 22. Markus 10, 22. The Bible says he went away sad. Er ist traurig weggegangen. Amen. Mm-hmm. He could not act on, weil er nicht nach on the word that he had. Er konnte nicht nach dem Wort handeln, was er gehört hat von Jesus. Amen. Amen. He heard the voice. What was the voice? Was war die Stimme? The voice was, look at it. Let us quickly go there. Amen. Amen. Markus 10. Mark 10. Verse 17 and 18. 17 und 18. This man's voice was, he knelt down. Dieser Mann hat sich niedergekniet. He looked for Jesus. Er hat Jesus gesucht. You know, that was his voice. Das war seine Stimme. Remember, I said, action speaks louder than voice. Ich habe eben gesagt, dass Taten lauter sind als Worte. Amen. Your action, deine Taten, will tell me if you really believe. Werden mir zeigen, ob du wirklich glaubst. You know, he came to Jesus. Er ist zu Jesus gekommen. He knelt down. Hat sich hingekniet. And he, you know, and he called Jesus, good master. Und hat Jesus einen guten Meister. It's all these beautiful things that he did. Dinge, die er getan all hat. All these religious things that he did. All religiösen Sachen, die er gehalten Amen. Hat. They are his voice. Das waren seine Worte. Amen. Amen. And if you read it along because of time, look at verse 22 again. Amen. 22. And he was sad at that saying and went away grieved, for he had great possession. Mm-hmm. But look at what Jesus said he should do. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, people might speak very good words. Good Leute, words. Sprechen vielleicht gute Worte. It's a thief, you know, you just look at it, you just say, this is somebody that is a child of God. Das ist auf jeden Fall ein Kind Gottes. But the inside is something else. Aber das Innere sagt etwas anderes. We can say he was even hungry. Wir könnten sagen, er war hungrig. And we can say he was even having faith. Oder hatte Glauben. Amen. Amen. Amen. It is like some of us as we come to this church. Wie einige von uns, wenn wir zu dieser Gemeinde kommen. If you don't have faith, you will not even be here today. Wenn wir keinen Glauben hätten, wären wir heute nicht hier. At least today is not Sunday. Heute ist noch nicht mal Sonntag. You know, Sunday is just, people look at Sunday as I must go to church. Sonntag sagen Leute, ja, okay, Sonntag ist normal. But for you to go to church on Wednesday, zur Gemeinde geht, it means radical. Das heißt, du meinst es ernst. It means it is no longer what this world we call normal. Es geht nicht mehr um einfach nur ein- und ausstempeln. It is of another class of his own. Sondern es geht um mehr. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you don't have faith, you cannot even be here. Wenn du keinen Glauben hast, kannst du nicht hier hinkommen. Amen. Amen. Especially on Wednesday. Das wird was. Praise the Lord. Hallelujah. That's your action. Aber deine Werke. Believe the truth. Glaube an die Wahrheit. And act on it. Handle nach der Wahrheit. This man refused to act on der Mann this, hat sich geweigert, what he believed. Nach dem zu handeln, was er geglaubt hat. Praise the Lord. Halleluja. If your faith move God, wenn dein Glauben to give you things, Gott dazu bewegt, dir Dinge zu geben, again, it is law, ist das Gesetz and no longer grace. Und nicht mehr Gnade. Amen. Amen. Amen. The Bible said he gave us freely. Denn die Bibel sagt uns, Gott hat uns aus freien Stücken gesegnet. You know, he gave us without No one forced him to give. Keiner hat Gott gezwungen. Und no one forced him to Keiner come and die for hat ihn gezwungen, für uns zu sterben. So also, er hat sein Leben freiwillig gegeben. Genauso will er auch nicht, dass wir uns gezwungen fühlen, für ihn zu leben. Amen. He said, he gave. Let's go to John 10. Johannes go 10. Go to John 10. Amen. Amen. Praise the Lord. John 10. Johannes 10. Verse 14. Johannes 10. Vers 14. About what we have for us to read from verse 14 to 18. 14 bis 18. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht auf diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meine Stimme folgen. Praise the Lord. Halleluja. I am the good shepherd and I know my sheep and am known of man. As the Father knoweth me, even so knoweth I the Father. And I lay down my life for the sheep. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. Amen. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. Mm. Is somebody getting something here? Yeah. He gave us freely. Er hat es uns freiwillig gegeben. Niemand hat ihn gezwungen, dieses Leben aufzugeben. His love is unconditional. Seine Liebe ist bedingungslos. He does not love you because you love him. Er liebt dich nicht, weil du ihn liebst. Praise the Lord. Halleluja. If you have faith, wenn wir Glauben haben, or not, ob wir nicht oder kein Glauben haben, er liebt uns. Amen. If you have faith or not, wir Glauben haben oder kein Glauben, er hat den Preis bezahlt. Amen. Amen. If you have faith or not, he died for you. Er ist für dich gestorben. Amen. Amen. If you have faith or not, the grace is already there for you. Die Gnade steht schon bereit für dich. Amen. It is there for you. Sie ist bereit. But you need the hand of faith. Du musst dem Glauben akzeptieren. To not belong to damit you. Sie dir gehört. Praise the Lord. Hallelujah. Again, nobody forced him. Niemand hat ihn gezwungen, to die for us. Für uns zu sterben. But he died for us by love. Aber wegen aus Liebe ist er für uns gestorben. Remember, you know, he loved. He wants us to come to him in love. Er möchte, dass wir aus Liebe zu ihm kommen. You know, after healing people, we tell them, don't tell anybody. Nachdem er Leute geheilt hat, hat er immer gesagt, sag es niemand anderem. Just come to me because komm I, zu mir, because I am God. Weil ich bin, weil ich Gott bin. Because I can give you something. Nicht, weil ich etwas geben kann. Not because I'm going to give you a house. Nicht, weil I'm ich going ein to Haus, give you ein Auto. You know, people come to God because of things. Leute kommen zu Gott wegen Sachen. Come to him because komm zu ihm, he is love. Weil er he Liebe you. Ist, weil er dich liebt. He love to see you coming to him. Er liebt es, zu sehen, wie du freiwillig aus Liebe zu ihm kommst. And walking with him in love and not in what he is going to do for you. Und ohne selbstsüchtige Motive. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I hope you already get it. Amen. Amen. Again, there are two types of law. Es gibt zwei Arten von and there are two types of work. Und zwei Werke. Law also means work. Gesetz heißt auch Werk. We will quickly go to Romans 8, verse 2 to see the two laws there. Amen. Amen. Go to Romans 8, 2. Römer 8, Vers 2. Romans 8, 2. Römer 8, Vers 2. Okay. Older, please. For the law of the Spirit of Christ in of life in Christ Jesus had made me free from Mosaic law, from the law of sin and death. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. So if we are talking about law, wenn wir über das Gesetz sprechen, please know the parts we are talking about. Musst du wissen, welches Amen. Gesetz wir meinen. Know the side, know the part we are talking about. Welche der zwei wir meinen. Law, if you sometimes you call it law, sometimes we call it work. Manchmal nennen wir es Gesetz, manchmal nennen wir es Werk. Praise the Lord. Amen. The time has already gone. I wanted to quickly go through this hard saying. Amen. Ich wollte noch eigentlich über diese harten Worte sprechen. Amen. Hard saying is very, very important for us. Sind sehr wichtig für uns. It is a sign that this is God. Es ist ein Zeichen, dass das Gott ist. If something is not hard, wenn etwas nicht hart ist, ist es nicht Jesus Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, they asked Jesus for a sign. Sie haben Jesus Christus um ein Zeichen gebeten. They asked him, give us a sign. Gib uns ein Zeichen. And you know, he gave them a sign. Und er hat ihnen ein Zeichen gegeben. And this sign was so hard. Und das Zeichen war schwierig für the sie. The sign was, you will eat my flesh and drink my blood. Das Zeichen war, ihr werdet mein Fleisch essen und mein Blut trinken. And they call it hard saying. Sie hat das sind harte Worte. We'll close very soon. Amen. Johannes. Go to John 6. Amen. Johannes 6. Praise the Lord. Hallelujah. I cannot hold the time. I wish I can hold it. Ah, thank you. John 6. Johannes 6. From verse 30. I will just quickly read. Amen. Vers 30. They said, therefore, unto him, what sign showest thou then, that we may see and believe thee? How to believe God? Wie wir an Gott glauben. When to believe Him when He is speaking? Wie ihn glauben können. When to know that this is He that wann is speaking? Wir wissen, ob er derjenige ist, der spricht. No, they told him. They asked him. They said, therefore unto him, what sign showest thou then that we may see and believe thee? What doth thou walk? Our father did eat manna in the desert. As it is written, he gave them bread from heaven to eat. They ate bread from heaven. Sie haben Brot aus dem Himmel gegessen. Aber sie wurden nicht errettet. Another, you know, the same heaven. Es war der gleiche Himmel. Amen. Amen. From heaven. Jesus is from heaven. Jesus aus dem Himmel. They ate bread from heaven. Sie haben Himmelsbrot gegessen. Verse 32. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto them, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. He's talking about himself. Spricht right über now. Sich selbst gerade. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life. They asked for that bread. Sie haben nach dem Brot gebeten. You better, you know, sometimes we are going to ask God for something. Wir manchmal Gott um Dinge bitten. You know, we think that everything is just bread and butter. Denken wir, alles ist ein Ponyhof. like a brother came to me and said I should help him to check if the girlfriend, he said he has a girl that he wants to marry. It is the right wife for him. Ein Bruder von mir ist mal zu mir gekommen, hat mich darum gebeten, dass ich dafür bete, ob die Frau, mit der er gerade zusammen ist, ob es seine Ehefrau ist, ob es die Frau ist, die Gott für ihn möchte. Then I prayed over ich habe dafür gebetet. Nothing, I did not see ich habe nichts gesehen. Then I told him I did not see ich habe nichts dazu gesehen. The next day, am nächsten Tag the Lord spoke to me. Hat der Herr zu mir gesprochen. He said I should tell him, hat ihm gesagt, ich soll ihm sagen, to come to him for a wife. Er soll zu Gott gehen für eine Frau. Er ist derjenige, der ihm eine Frau gibt. Und nicht er, der sich selbst was aussucht und darum bittet, dass es gesegnet oder akzeptiert wird von Gott. Als ich das am Telefon gesagt habe, dass ich eine Botschaft für ihn habe, war er fröhlich, hat er sich gefreut. He was so. He said, "Hey, you don't know who was, is this, the was, right person." Ob sie die I said, "Yes, because nicht. The Lord has spoken but to yeah, me." Ja, weil der Herr zu mir gesprochen then hat. Then when I told you what the als Lord ich said, dann gesagt habe, was so sad. War er traurig. He said, "Hey, I should first of all come ich to him." Ich soll erst mal zu Gott kommen. I said, "Yeah, that's what you said." He said, "Ja, das hat er dir gesagt." So you know, sometimes we come. We you know, He will not give you what you want. Er wird dir nicht das geben, was du willst. Give you what he want for er will dir das geben, was er für dich Because möchte. Most of the time we always want death. Weil oft wollen wir den Tod. Amen. Amen. We always want darkness. Wir wollen die Dunkelheit. We always want what is going to destroy wir wollen das, us, was uns destroy us. Zerstören und And he already wird. Know that that is death. Und das weiß er. Er weiß, was am Ende dieses Tunnels kommt. You know, his ways might be... Might take time. Seine Wege brauchen vielleicht It's Zeit. Might take time. Seine Wege kosten Amen. Vielleicht Zeit. It might take time. Es kostet Zeit. But, you know, it's not our far, but our way. Aber es sind immer noch seine Wege. Amen. Amen. It might take time. You know, if he tell you this is your husband, this Wenn is your sagt, wife. Das ist dein Ehemann, das ist deine Ehefrau. Amen. That does Amen. Not mean you go and sleep das heißt with that nicht, person. Dass du mit dieser Person schläfst. Amen. Amen. He just tell you. He's telling you so that you'll be praying for him er or her. Er sagt dir das, damit du für That's diese Person betest. Amen. Amen. Until he also revealed to that person. Bis er das der anderen Person auch offenbart. He still give wife, he still give husband. Er versorgt immer noch Ehen. Man don't know man. Der Mensch kennt den Menschen nicht. Amen. Amen. You know, you can see a woman, you can't eine draw Frau that woman beautiful. Sehen und nennst sie wunderschön. You really know Aber this person. Kennst du diese Frau wirklich? Amen. Amen. You really know. Kennst du diesen Menschen? Is that his will for ist das you? Sein Wille für Does dich? He want, is that what he want for ist you? Das, was er See, für dich will? Is a child of God. Wenn diese that Person does not mean all children of God are your das husband heißt, or your alle wife. Kinder Gottes deiner Ehepartner sind. He have just one for Weil you. Er eine Person hat für dich. Oh, I don't know. Let me just read here, then we close. Amen. Amen. Then we just postpone all to as the Lord directs us. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And verse 35, Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. But I say unto you, that you also have seen me and believe not. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. We are not here for our will. Wir sind nicht hier für unseren Willen. We are here for his own will. Wir sind hier für seinen Amen. Willen. Amen. Amen. And this is the Father's will, which has sent me, that of all which he had given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Amen. Amen. You know, Jesus is not just resurrected. How do you call it? Resurrecting people. He's the resurrection. Jesus erweckt nicht nur Menschen, er ist die Erweckung. He is the resurrection. Er ist die Auferstehung. And this is the will of him that sent me, that everyone who sees the Son and believe on him may have everlasting life, and I will raise him up on the last day. Then let's go to verse, Jenny, you will help us to read. Uh, 46 and 47. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte. Nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Praise the Lord. Hallelujah. Who believeth on me hath everlasting life. I am the bread of life. Your father did eat manna in the wilderness and are dead. He sees the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Amen? Amen. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give. You know, please read it at home. Amen. Then look at the end of it. That's verse 60. And many, therefore, of his disciples, when they had heard this, said, This is a hard saying. Who can hear it? Amen? Mm. When Jesus knew in himself that his disciple murmured at it, he said unto them, does this offend you? What and if you shall see the Son of Man ascend up where he was before? It is the Spirit that quickeneth. The flesh profited nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believe not and who should betray him. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And if you read it to the end, a lot left him because of that hard saying. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass viele Leute ihn verlassen haben wegen diesen harten Worten. They left him because of the hard saying. Sie haben ihn verlassen wegen diesen harten Worten. Amen. Amen. They left him. You know, they were offended because of the hard words. Diese harten Worte haben sie verärgert, haben sie abgestoßen. The Lord is going to tell you to do something that is so difficult. Der Herr wird dir etwas, wird dir Dinge sagen, die schwierig sind umzusetzen. That you need him to do it. Wo du ihn brauchst, um die umzusetzen. It's like this house, for example, that dieses we are Haus, living in. Nehmen wir leben beispielsweise. You know this house. You know we save for 10 years. Wir haben 10 Jahre lang gespart. We save. You know to buy a house in Deutschland. Weil in Deutschland ein Haus zu kaufen. Buying house in Nigeria. Ist anders als in Nigeria, das or zu buy house in Italy. Oder in Italien. You know after saving for that year was. It was remaining some months that it will now make 10 years because we needed what they call eigene Kapital. Nach diesen 10 Jahren hatten wir schon so viel Eigenkapital angesammelt. And you know, because we were depending on that eigene Kapital. Aber wir haben uns auf dieses Eigenkapital verlassen. The money you must have before they das Geld, was du can buy zur house. Verfügung stellen musst, damit die Bank dir vertraut, dass du das Geld auch wieder zurückzahlen kannst, was sie dir geben. And you know, the Lord told me, when I started believing him, and started acting on the truth, I started hearing his voice. Until you start acting on the truth, you can never hear his voice. Erst wenn du nach der Wahrheit handelst, wirst du auch seine Stimme hören. That's how to hear his voice. So hören wir seine Stimme. Amen. Amen. And when I started acting on his truth, I started hearing his voice, clean and clear. Und seine Stimme zu hören, deutlich. Then he told me to take that money that we have gesagt, been saving. Das Geld, was wir gespart haben, nehmen sollen. To go and put it somewhere. Und es woanders einlösen soll. To go and use it to do something else. Um es woanders einzulösen. I said, but we need it for the house. Ich habe gesagt, wir brauchen es aber he für said, das Haus. No, we don't need any money. Er sagt, we don't nein, need that money for the house. We need Geld him for the house. Wir brauchen ihn für das Haus. Is somebody getting it? Hallelujah. Praise the Lord. He said we need him only for the house. To have the house. Dieses Haus zu haben. Then I told my husband, I said, look at what the Lord said. Das hat mein Ehemann so weitergegeben. He said, if he said it, then let us do it. Gott das sagt, dann tun wir das natürlich. Amen. Amen. Then we went, we took the money. Even in the bank that we were keeping the money, the lady that was going to give us the money was not happy about it. Und die Bankberaterin hat sich darüber gefreut, dass wir das Geld auflösen wollten, weil sie nicht verstanden hat, weshalb. He said it's almost 10 years. Wir haben jetzt fast 10 Jahre. Why don't you just finish it and get the house you want? Behalten wir nicht einfach das Geld und machen das, was sie vorhatten von said, Anfang an. He said because if we have this money, the bank, the bank, what do you call it? These people that when you say that they give you more money. Papa, you know their name. Yeah, that's Bauspa. Yeah, Bauspa. They are going to give us if you can save 10,000, they will give you 20,000. So they are going very soon, just some months, they will give us all the money, then we can now get the house. Genau, we want. Weil hätten wir das Geld komplett zu Ende angespart, hätten wir sogar von einer von einem anderen Verein sozusagen noch mehr Geld bekommen, damit wir noch mehr Eigenkapital der Bank vorweisen können. Then I told the woman, no, we don't need the bank money. We don't need your money. Und ich habe dann der Frau gesagt, wir brauchen dieses Geld nicht. She said, then how are we going to do it? She said, where are we taking this money to? Said, wohin geht ihr mit diesem Geld? Was I macht said, ihr mit dem please Geld? Give us our money. Bitte geben Sie uns unser Geld. We said, okay, we should come. They'll give it to us 3 months time. In 3 Monaten werden wir das Geld if bekommen. If not, they will take away 200 or something, almost 300 from it, if they are going to give it to us today. Aber wenn wir heute das Geld haben wollen, müssen 300 fallen 300 Euro Gebühren an dafür. I said, take the 300, almost 300 away. Give it to us. Ich habe gesagt, dann nehmen Sie die 300 Euro Gebühren bitte und wir wollen das Geld heute haben. Can you see faith and action? Bitte Glauben und Taten. I heard the voice. Ich habe die Stimme gehört. And I know I heard this und ich voice. Weiß, diese Stimme Amen. Amen. You know, I know that if I say okay, because of 300, let me wait 3 months. Ich weiß, wusste, dass wenn ich diese 3 Monate gewartet hätte, I would change my mind. Hätte ich mich vielleicht umgeändert. I start thinking, hätte ich angefangen, God, zu, vielleicht war es gar nicht Gott, der das gesagt hat. Are you getting something? Wisst ihr, was ich that meine? Was why I said, I would take the 300. Nehmen Sie die Gebühr. Give us the money now. Wir brauchen das Geld jetzt. And they gave us the money. Und sie haben uns das gegeben. And we went and dropped it where the Lord said we should drop it. Then we were waiting for some days. 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, we are waiting. But I was not afraid. Und ich hatte no nach more dieser Aktion nothing. Keine Angst. Not this time, we have started packing. Und wir hatten schon Sachen gepackt. We pack all our loads, they were already in cartons. Wir hatten unsere Sachen schon in Kartons. And we have couldn't go from the house, we said we are leaving this house to our house. Und we are leaving the flat. Unsere Wohnung auch schon gekündigt, weil wir gesagt haben, dass wir zu unserem Haus ziehen. Because I we believe that we are going to have the house very soon. Wir glaubt haben, dass wir das Haus haben werden. And instead of fear. Aber anstatt Angst. You know, sometimes fear want to come. Manchmal kam, wollte die Angst kommen. Amen. But what do I do? Ja, was tue ich dann? I go into the spirit. Ich gehe in den Geist. I start speaking in ich spreche in fremden Zungen. I'm thanking God that you want us to have this house more than we want to have mehr this für uns, als wir es für uns haben möchten. You are the one that sent du bist me message. Der mir diese Botschaft you are the one that said I should do du this, hast gesagt, I should dass do ich that. Das und jenes tun soll. I heard your voice clear and clear. Ich habe deine Stimme gehört. Daddy, thank you. Vater, I started praising him. Deswegen fing ich an, ihn zu preisen. Before some months. Nach ein paar Monaten that is how we got this house. Haben wir das Haus bekommen. Without any money. Ohne dieses Geld, das wir angespart hatten. They started paying in our account before we get here. Und uns wurde sogar Geld überwiesen, bevor wir sogar hier hingekommen sind, weil hier vorher eine hier war früher ein Mieter. We were in the house with the rented flat. And they started paying from here into our account because we have bought here. Und weil wir das Haus schon gekauft hatten, haben wir sogar schon die Miete von diesem Mann schon überwiesen bekommen. You know, understand him. You know that something is hard. Nur weil etwas schwierig ist. Does not mean you don't have victory. Heißt nicht, dass du nicht schon längst den Sieg hast. Amen. Amen. Please stop doing things in the flesh. Wir müssen aufhören, Sachen listen to him. Und Christus zuhören. If there's something that bothers you that you cannot understand. Wenn es etwas gibt, was uns Sorgen bereitet, das wir nicht verstehen können. The Holy Spirit is there. Der Heilige Geist ist da. That the Lord said he will help us to know hilft, all truth. Alles, alle Wahrheit zu verstehen. Amen. Amen. And there is what is called fear that fight our faith. Es gibt Angst, die unseren Glauben angreifen will. Fear of will it happen, what diese he said. Angst davor, wird das, was er gesagt hat, passieren? The fear of how is it going to happen? Wie wird es passieren? Amen. How is it going to happen? Wie kann es passieren? Or well, if it did not happen, what would people say? Was, wenn es nicht passiert? Was werden die Leute sagen? You see, all this fear just erase it from your mind. Die müssen wir von unseren Gedanken verbannen. Be like those Hebrew boys. That said, if we die or live, we will not bow down before you, king. Ob wir sterben oder leben, wir werden vor diesem König nicht niederknien. If people make fun of us or not, sich über uns lustig machen, it's not God that evil speak to you. Sagen nicht Gott redet. It's all about flesh. Sondern es ist das Fleisch. It doesn't matter. Ist egal. All what matter is that. Was zählt? I belong to you. Dass wir zu Christus gehören. Praise the Lord. Halleluja. Allow the Lord to be your strength. Wir müssen zulassen, dass der Herr unsere Kraft ist. Whatever the problem das ist, immer das Problem that you are facing, was wir vor Augen haben. You already have victory before that problem comes. Bevor das Problem gekommen ist. Amen. Amen. God's children should not fight to come out of problem. Wir sollten nicht darum kämpfen, aus Problemen rauszukommen. We fight to believe that Christ is over with that problem. Wir kämpfen darum zu glauben, dass das Problem schon vorbei ist. So leben wir in der Welt von Christus. Amen. Amen. We close now, please. Please, if you have any questions, you.